Deutschlandfunk, Lesezeit. Mit Hajo Steinert, guten Abend. Vor 30 Jahren ist er gestorben. Von einem Auto in London wurde er überfahren am Piccadilly Circus. Vor 65 Jahren wurde er geboren. Der Dichter Rolf-Dieter Brinkmann, ihm widmen wir heute unsere Lesezeit. Sie hören den vierten Teil einer Reihe mit Lesungen aus unserem Archiv, alle aufgenommen in den 60er Jahren. In der abschließenden Folge unserer Reihe In Memoriam Rolf-Dieter Brinkmann wird eine Lesung des 1975 35-jährig gestorbenen Schriftstellers aus seinem einzigen Roman Keiner weiß mehr wiederholt. Zum Zeitpunkt der Lesung war das Manuskript mit dem Arbeitstitel Tausch das um noch nicht als Buch veröffentlicht. Der im Frühjahr 1968 erschienene Roman handelt vom Alltag eines soeben exmatrikulierten Studenten, der mit Frau und Kind in einer engen Kölner Mietswohnung lebt. Pausenlos fasziniert und gleichermaßen angeekelt von Beatmusik, Mode und Film erleben wir einen extrem nervösen Zeitgenossen, der sein Heil in sexuellen Fantasien sucht, aber nicht findet. In der Geschichte der deutschen Literatur nimmt der Roman, aus dem der Autor im Deutschlandfunk am 21. November 1967 zum ersten Mal las, einen besonderen Rang ein. Mit ihm fing die heute in zahllosen Publikationen heraufbeschworene Popliteratur in Deutschland an. Rolf-Dieter Brinkmann liest. Das Mädchen, mit dem sie sich beide zu Anfang einmal beschäftigt hatten, weil sie es hin und wieder in der Hochschule trafen, und das ganz in der Nähe wohnte, ein paar Häuser weiter weg als sie über dem Lebensmittelladen an der Kreuzung, war von Gerald längst schon wieder abgetan worden. Sie sei nicht sein Typ. Wenn man sie sich näher ansehe, werde er das Gefühl nicht los, sie stinke. Eine nasse Frau. Nasse Frauen fand er für sich zu viel. Sie sollten trocken sein, kühl, gleichmäßig glatt, mit kleinen, festen, kindlich runden Hintern, durchgehend schlank, eben schön, überall gleich, fotografieartig überall am ganzen Körper in ihren einzelnen Bewegungen wie insgesamt, weitgehend ähnlich, so wie auf den ausgeschnittenen Bildern, den Fotos aus Zeitschriften, ohne Geruch, die Gerald sich auch in seinem Zimmer an die Wände gesteckt hatte, Fotos, herausgenommen aus dem Kopf als Vorstellung, an die Wände projiziert und von den Zimmerwänden zurückgefedert in den Kopf als ein fester Bildraster für die Außenwelt, ein festes System von Bezugspunkten aus glatten, nackten Hautstücken, flachen kleinen Hintern, kindlich runden Wölbungen, Schultern, gebeugten Nacken, Haar, das weich wegfällt und nicht riecht, die Achselhöhle ausrasiert, kleine weiße Mulden und die Brüste kaum merklich nach unten hängend mit der Spitze nach oben, Körper ohne Gewicht, äußerst fragile Gestalten in leichten, elegant lose dekorierten Kleidungsstücken, zu leicht, um sie fester an sich heranziehen zu können, sie anzufassen, ganz eingetaucht in ein poröses, feinkörnig sprödes Licht, die Gesichter in dem elektrischen Licht halb weggerutscht, bis auf einige angedeutete Linien, Lippen, Wangenknochen, das Kinn, die Stirn, sich fortsetzend immer so weiter in einem imaginären Raum, ausgedehnt im Kopf und dort, in dem randlosen Raum, flackernd, das Flackern der Bilder, selbst auch imaginär, immer weiter, so eins ins andere geronnen, seine, Geralds Voraussetzung. Wenn er davon, von Frauen, redete, hörte sich das alles so einfach an, unkompliziert, klar und eindeutig, ohne Schwierigkeiten, einsehbar auch für ihn, trotzdem nicht so völlig hemmungslos eingesehen. Diese Bilder, von Gerald ihm vorgehalten, stimmten dann eben doch wieder nicht. Nicht für ihn sah er ein, davon fasziniert, wie Gerald das ihm klar machte, was das Ganze mit Frauen schließlich überhaupt denn sollte. Im Grunde nichts weiter, weil es zu wenig war in jedem Fall am Ende, das bedeutete Erschöpfung, Beruhigung, ein leeres Umherblicken beinahe, wie mit unverständlichem Blick auf den daneben liegenden, atmenden Körper. Mehr konnte dabei nicht herauskommen. Es lag kein Vorwärtskommen, keine Entwicklung darin. Keine andere Erfahrung in dem, es tun, es getan zu haben, nach all der vorher unternommenen Anstrengung, es tun zu können, darauf alles hingerichtet. Das schien einleuchtend gesagt, und so konnte er es selber in der Unterhaltung mit Gerald gleichfalls für die Augenblicke begreifen. So einfach war es zu sehen, ohne andere Schwierigkeiten. Es ließ sich also regeln, zumindest in Gedanken. Gerald bot sich dafür selbst als Beispiel an. Keine Schwierigkeiten, keine Komplikationen. Aber dann, eben doch wieder nicht, war er von ihm weg und war es seine Frau, die mit ihm redete, über anderes, dass sie einen Rock ausgestellt gesehen habe in der Passage, der ihr gefiele. Was kümmerte ihn da aber ein Kordrock? Kurz geschneidert, dazu Netzstrümpfe, beigefarben und dazu ein orangefarbener Pullover, gemustert mit einem streifigen Zopfmuster. Sollte sie ihn sich kaufen, sie brachte das Geld und konnte sich das alles zusammenkaufen. Das änderte nichts, außer in dem einen Augenblick, wo sie es hatte, gekauft, den Rock oder den Pullover, bunt, in der Küche ausgebreitet, über dem Bügelbrett beiseite gelegt. Dies hörte nicht auf und brauchte es auch gar nicht, nur sagte es nichts anderes als, dass da schon wieder ein Stück mehr war, nun bei ihnen und nicht mehr in dem Schaufenster nur gesehen, und dass ich dann vorgehalten, um ihm das Stück zu zeigen, ihr passend zu ihr, hatte sie es angezogen, es stand ihr gut, was sie ihr ebenfalls dazu sagte, und dass da vielleicht noch ein paar neue Schuhe zugehörten, solche, die an einem Mädchen gesehen hatte auf der Straße, um ihr daraufhin auch schon die Schuhe ungefähr zu beschreiben, womit er im selben Moment aber auch noch mehr meinte, etwa das Mädchen, ausgelöscht, was dessen Gesicht betraf, aber das Mädchen dennoch in bestimmter Hinsicht meinend und von ihr, seiner Frau, abgesetzt, isoliert, viel intensiver anwesend als sie, seine Frau, die das begriff und sofort grundsätzlich verwechselte. Also hatte er es verwechselt und sich falsch ausgedrückt. Das nicht, nein, nein, er hatte es so direkt gemeint, wie er es zu ihr gesagt hatte, während sie vor ihm hingestellt stand und noch etwas dem Spiegel zugedreht war, der groß gleich hinter der Tür in ihrem Zimmer hing, darin sich ganz mit dem neu gekauften anzusehen und in der Haltung ein einsames Gefühl verkörpernd, jetzt ein wenig ratlos, verwirrt in der Haltung, die ihn gleichzeitig rührte und ein ebenso einsames Gefühl ihr gegenüber in dem Moment in sich Dasein fühlen ließ, zurückgesetzt in ihrer Gegenwart, durch sie da vor ihm, immer weiter halb dem Spiegel zugewandt. Er hörte sie sagen, sie voll ansehend, wie sie unschlüssig im Zimmer vor der Tür am Spiegel stand, das neue Kleidungsstück ratlos in der Hand und schon ein sehr fremdes Stück jetzt, das ihr nicht mehr gehörte, wie etwas von jemand anderem ausgeborgtes, das zurückgegeben werden musste, dann tausche ich das um, wenn du meinst. Vom Umtauschen war jedoch gar nicht die Rede gewesen. Er hätte ihr das zwar raten können, tausch das um, wenn es darum gegangen wäre und ihm bloß darauf angekommen. Und fast hätte er ihr das auch einfach so aus dem Augenblick heraus gesagt, tausch es um, ganz einfach, tausch das Ding um, es steht dir nicht. Hol dir dafür doch was anderes, Schuhe vielleicht, solche, die er ihr beschrieben hatte, ihm aufgefallen an jemand anderem auf der Straße zufällig nachmittags und damit mit den Schuhen und dem Gehen des Mädchens nah vor ihm auf der Straße gleichzeitig das andere, nämlich verheiratet zu sein mit ihr, dort zurückgelassen in der Wohnung, aus der er absichtslos nach draußen gegangen war in die Stadt, um es da zufällig zu sehen, die Schuhe oder etwas anderes, völlig beliebig was. Dieses Mal waren es die Schuhe gewesen. Tausch das um oder tausch das nicht um, daran wird nicht viel geändert, überhaupt. Die Sache wird nicht angesprochen. Und es ist überhaupt gar keine Sache, die gemacht werden muss oder nicht. Keine Sache, es ist nichts, wirklich nichts, dennoch wachsend, unsichtbar. Eine Masse glasiger Galerte dicht um die Körper herum, unmateriell, Zeit oder so, womit nicht gerechnet werden kann, in keinem Fall. Fallend auf einen Platz und da auf der Stelle, demselben Fleck sich weiter bewegend, wachsend, ein ausgedehnter Ort, der sich dann immer noch einmal auf derselben Stelle ausdehnt, glasig durchscheinend, mit Leuten voll. Darum. Dahinter kommt nichts mehr, deswegen. Wenig hing deshalb davon ab, was sie nun wirklich machen würde. Er konnte im Voraus wissen, sie würde das Stück behalten, einmal gekauft. Sie hätte sich auch etwas anderes kaufen können, völlig Verschiedenes davon, dasselbe wiederholt im Kopf als Möglichkeit. So sahen Gerald oder Rainer ihn immerzu mit etwas beschäftigt, das sie nicht anging und in das sie dann doch jedes Mal direkt mit hineingezogen wurden, da er sie ständig als Anlass nahm, sich über Kleinigkeiten an ihnen aufzuregen, in dem Gefühl, dass da ein Abstand war. Denn obwohl es tatsächlich Kleinigkeiten waren, die ihm an ihnen auffielen, waren sie es nicht für ihn in den Augenblicken. Und wenn Kleinigkeiten, meinte er sie ja gar nicht. Es fragte sich bloß, was es dann war. Er wusste es nicht. Begriff, dass da ein Abstand war, mehr nicht. Wusste, dass es an ihm lag, den Abstand dazwischen gelegt zu haben. Um für sich keine andere Möglichkeit mehr zu sehen, als die, darauf zu beharren. Dabei war alles wie immer, gewöhnlich. Sein Zimmer und der Tisch in der Mitte des Zimmers unter der Korblampe mit immer einigen Büchern auf der einen Seite, mit dem Papier auf der anderen Seite, dem Schnellhefter aus blauem Karton. Und immer dann, vom Tisch aus gesehen, das schräg zur Straße hin abfallende Dach gegenüber, mit den drei auf gleicher Höhe liegenden, nach vorn herausgeschobenen Dachfenstern, das mittlere blind, deutlich sichtbar, das Glas mit Staub beschlagen, abgestumpft. das Fenster des Treppenhauses, das letzte Fenster, oberste, eines schmalen Treppenschachtes im Haus gegenüber, in dem er manchmal gelblich Licht brennen sah, das ein eisernes Treppengeländer aus dem schwärzlich-grauen Dunkel, das dort war, heraushob, ein karges Bild, ohne eine andere Bedeutung, als so gesehen zu werden. Und über dem Dach immer ebenso ohne Bedeutung, das Stück leerer Himmel, fahlgraues Licht vormittags, mit einigen Tauben darin über der Dachfläche in der Luft, die das Licht durchquerten in simplen, schwankenden Flügen. Dazu die gleichbleibenden Geräusche von unten der Straße herauf, ein stetiges Vorbeirutschen von Wagen beständig sich wiederholend, zusammen mit den Leuten, die unten vorbeigingen. Das hatte sich nicht als eine bestimmte Empfindung davon geändert. Nichts hatte sich, sah er, geändert. Und warum auch geändert? Wie, auf welche Art verändert? Ein Bild, ein Foto, wie ausgeschnitten, in einzelne Abschnitte aufgeteilt und die einzelnen Abschnitte jeweils überschaubar, aber die einzelnen Teile ohne Zusammenhang. Der Tisch, das Bett in der Ecke, hinter dem rot gestrichenen, hölzernen Lehnstuhl das Bücherregal. Sie war nebenan beschäftigt in ihrem Zimmer, er wusste das, sie war da, obwohl er sie nicht hörte, aber sie war da wie das Kind da hinten in dem Zimmer, das er von Zeit zu Zeit unruhig werden hörte, wie immer spielend mit den bunten, einfarbigen Plastikbauklötzen in dem Laufstellchen. Das alles zusammengenommen ergab keinen eindeutigen Anhaltspunkt, blieb insgesamt viel zu undeutlich. Und wenn nicht für ihn zu undeutlich insgesamt vorhanden, dann viel zu sehr als etwas Einzelnes, das für sich genommen ebenso wenig besagte. Es war nur das, wirklich einzeln und in sich geschlossen. Ein Tisch, Bücher, die Zimmer, das Kind, das spielte, und sie in dem Zimmer nebenan. Damit ließ sich gar nichts mehr erklären, selbst wenn man es eben, statt zusammen, genau nahm, um damit auszukommen. Und sich daran als etwas Einzelnes zu halten, wäre wie unnötig bescheiden sein, dachte er, ebenso zu wenig, um damit auszukommen, wie das alles auf einmal zusammenzusehen, um sagen zu können, es geht nicht mehr. Ein viel zu großer Blick auf die Dinge, oder nicht auf die Dinge, den Zusammenhang von Dingen, und unter diesen sie beide mit bestimmten einzelnen Absichten, die jedes Mal über sie hinwegwuchsen in ihrer Bedeutung für den anderen. Ein Pullover, den sie sich neu gekauft hatte und nicht anzog, lag herum, Schuhe von ihm im Flur, stehengelassenes, ungespültes Geschirr, Kosmetiksachen, die weiße, leichte, luftdurchlässige Leinenmütze des Kindes, noch vom Sommer her übrig geblieben in der Küche auf dem Stapel schmutziger Wäsche, die in den Waschsalon getragen werden musste, Rabattmarken, Rechnungen, alte Kontoauszüge. Dann Fotos von ihr, von ihm, ältere Fotos mit ihnen beiden gleichzeitig darauf und dem Kind, ein Foto ohne Rand, Hochglanzabzug, mit alten Ansichten, alten Vorhaben, alten Wörtern, die Wörter selbst wie darin erstarrt und jetzt schon sehr weit von ihnen entfernt, nicht mehr verständlich, weggefallen in eine andere Zeit. Eine Zeit, die sich in eine andere gefaltet hat, ein Zeitraum in einen anderen gefaltet. Wo waren sie jetzt? Wo jetzt, in welcher Zeit, welchem Zeitraum, unsichtbar um sie herum, darin eingeschlossen, ohne Rand, ausgedehnt, nach allen Seiten auf derselben Stelle? Auch das, ein Foto, zufällig entstanden, mit ihnen beiden darin anwesend, unter einer Hochglanzschicht, von wem aus eigentlich gesehen? Wie ein Starren, auf eine verschwundene Stelle, untätig, auf demselben Fleck, dieselbe Stelle, verschwunden, worin? Hinter dem zugezogenen blauen Vorhang, in dem freigelassenen Spalt in der Mitte des Vorhangs war das helle, fast farblose Licht, eine farblose Helligkeit sehr früh morgens nach einer bis dahin ohne Schlaf für sich allein verbrachten Nacht, die farblose Helligkeit eines anderen Tags, von ihm beliebig festgehalten in der Erinnerung an viele ähnliche Augenblicke früh morgens, wo alles schon immer zu Ende ist. Eine Wagentür klappt zu, aber das Auto fährt nicht an. Dieselbe Stelle, derselbe Fleck, unsichtbar vorhanden, mit jedem Einzelnen darin eingeschlossen. Etwas Schwebendes, das immer weiter wuchs, immer weiter so anhielt, lag darin, angehäuft mit Kippen im Aschenbecher, Büchern, Zeitschriften, ausgeschnittenen Bildern, Fotos, die sprunghaft weiterruckten, ein Ruck auf derselben Stelle. Unter solchen Umständen hätte man auch sagen können, es ist nichts, wirklich nichts, reg dich nicht auf, wachsend und weiter wachsend, alles einzeln für sich. Es wäre damit schon beinahe alles gesagt. Sprunghaft zurückgefallen, hierhin, dorthin, auf dieselbe Stelle, ausgedehnt nach allen Seiten, ohne Rand, falsch gestöpselt. Es, die Sache, wenn es eine Sache sein sollte, das zwischen ihnen beiden, ihr und ihm, und dann einfach allem, dasselbe. Für ihn war das manchmal so deutlich, zurückgefallen auf diese eine Stelle, diesen einen Fleck, ein Ort als Zeit, die sich bloß immer nur addierte, in sich wegfallend, einen Tag in einen anderen gefaltet, einen Tag in einen anderen, dasselbe als ein Ort für sie, um miteinander auszukommen, jetzt anders, jetzt so, angewachsen insgesamt. Dünner, weißlich, feuchter Nebel trieb auf, verschwand für Tage, kam wieder dasselbe. Es regnete, gleichmäßig, auch dasselbe. Er hörte zu, allein in der Küche am Tisch sitzend, wie das gleichmäßige Rauschen im Lichtschacht war, das ihn keineswegs ablenkte und beruhigte, und doch hörte er weiter zu, stand auf, gedankenlos, um wieder im Zimmer vorn am Tisch zu sitzen und den Regen gleichmäßig herunterkommen zu sehen aus der Luft, die Straße, die Stadt, alle Geräusche darin dichter, enger zusammenschiebend, ein Fallen auf dieselbe Stelle, denselben Fleck, weggefallen in sich selbst, dachte er dann, ein anderes Mal, als Möglichkeiten übereinander kopiert. Und darunter immer das, was tatsächlich da war, verschwunden, wie tatsächlich nicht länger von dem Augenblick an wirklich, bis auf ein Negativbild davon. Tage, die hintereinander aufgereiht waren mit Bildern, gestapelt im Kopf von etwas, das es nicht gibt. Dasselbe. Jetzt Sommer, jetzt Winter und jetzt Helligkeit, jetzt Nebel, dünn aufgekommen für ein paar Tage und wieder verschwunden, es regnete, dasselbe. Das war wie Warten, dass sich mehr als bloß das, was da war, ergab, wenig, weil eine Möglichkeit nach der anderen immer nur ausgedacht blieb und keine von ihnen weiterverfolgt wurde, ganz gleich auf welches Ziel hin auch immer, selbst auf das, um nur etwas wieder schließlich für sich allein zu haben, wie vorher einmal, früher, dachte er, den Unterschied damit fassend, dass er zurückdachte, älter geworden. Wie alt war er denn überhaupt? Falsche Frage, falsch gestellt, unter einem Zwang, seinem. Der ließ sich nicht verallgemeinern, war nicht ohne weiteres übertragbar auf Rainer oder Gerald beispielsweise. Schon seit langem war jeder von ihnen wieder in eine andere Richtung gegangen. Endgültig, Gerald zur Hochschule, das neue Semester, Wintersemester hatte seit ein, zwei Wochen angefangen und Rainer war in der Stadt ansässig geworden, schlecht und recht eingestellt auf diese Verhältnisse hier, einsehbar weniger gut als dort in England, London, die sich für Rainer in der Erinnerung steigerten mit dem, was hier ungefähr ähnlich war. Trotzdem sehr unterschiedlich. Mode, Musik, die Verhältnisse kaum, klagte er wegwerfend. Die Leute, die er für sich nun traf, in den 3-4 Clubs im anderen Teil der Stadt, entfernt von ihrer Wohnung, mit einer Handbewegung wie angewidert von sie wegschüttelnd. Wenig gute Leute hier, alles so deutsch, aufdringlich beschissen auf deutsche Art. Sie sieht doch da sitzen oder gehen, so wenig jung, immer noch nicht gelernt, das zu sein. Sie stampfen so korrekt, so plump, so wenig jung, so unelegant und schwer von Begriff, beiseite gestellt und bereit, beiseite zu stehen, wenn irgendwer Älteres da war, eine alte Frau, ein älterer Mann, eine Hausfrau um die 40. Eine, von denen es so viele, viel zu viele, überall zu geben schien. Hässlich, mit fleischig verquollenen Gesichtern oder hässlich in einer Kargheit, die sich überall an ihnen, am ganzen Körper, den Teilen, die davon zu sehen waren und auch den Verborgenen, zeigte. Frauen mit Einkaufstaschen, vollgestopft bis oben hin und damit angeblich hilflos beim Einsteigen in die Straßenbahn, zu schwerfällig und dabei halb steif umkippend zurück nach hinten. Aber da waren immer sofort 3, 4 in nächster Nähe, die hilfsbereit hinzusprangen, sie zu stützen, sie aufzufangen, damit sie nicht ganz hinfalle, massig und aufgebläht in ihrem eigenen, schwerfällig alten Fleisch und erregt hoch aufkreischend, während sie sich hochdrücken ließen, hinein in den Einstieg. Und diese Blicke, außer sich geraten, in dem Moment, hättest du sehen sollen, man kann davor nur weglaufen, einfach nur noch das, nicht zu beschreiben in ihrem Geifern. An ihnen war etwas, das bei älteren Frauen häufig zu sehen war, so eine bösartig stumpfe Haltung, hoffnungslos damit auszukommen. Eine hartnäckig sich behauptende Aggression, beziehungslos plötzlich vorhanden, an einer Winzigkeit aufgehängt und tief drin, in ihnen, in jeder einzelnen von ihnen, hart geworden, fest, versteift und nicht mehr dann aufzulösen, wie ein Bild von etwas, das sie selber wohl nicht mehr ganz begriffen, eine Trockenheit, eine hart gewordene Art zu leben, immer weiter mit dieser seltsamen Trockenheit, immer abgekniffene Bilder von sich selbst, abgekniffenes Leben, stickig und im eigenen Muff verkommen, der sich in ihnen durch Jahre hindurch angesammelt haben musste und zu winzig kleinen, in sich ganz erloschenen Welten geworden war, zu toten kleinen Innenräumen, hübsch arrangiert mit Rüschen, Spitzenabsetzungen, alten Broschen, Kettchen in Dosen, einer Kette ganz aus kleinen, handgemachten alten Uhrenrädchen, Kästchen, Schachteln und darin aufbewahrten alten Briefen, Haarnadeln, Spangen, mit all den ausgeleierten Reißverschlüssen, ausgeleierten Hakenverschlüssen, abgegriffen auf dem Rücken am Büstenhalter, lächerliche Dessous, Korsetts, Hüftgürtel, Papierblumen in bunten Vasen, der Schnappschuss von einem Ausflug Jahre zurück. All diese hart gewordenen, ausgetrockneten Erinnerungen an sich selber Jahre zurück. All diese Jahre, die es gar nicht gegeben hat, verkommen. Diese enorme Verkommenheit, dieser abgelagerte Dreck innen, in ihnen drin, tote Gefühle von Anfang an tot, aufbewahrt anscheinend in jeder einzelnen von ihnen, tief in ihnen drin. Das war nicht bloß einfach nur in gewöhnlichen Hausfrauen, sondern in fast allen, die er kannte, anwesend in irgendeiner ähnlichen Form, als dieses über Jahre hinweg in ihnen nach und nach vergorene Gefühl von etwas, das nie da gewesen ist. Das Gefühl, wie nach und nach übergegangen ins Blut und so in ihnen anwesend, ohne das andere loswerden zu können, außer als diese Bösartigkeit, dieser Hass, eine Sucht danach, die erschrocken machte, weil sie so unberechenbar mit einem Mal da sein konnte, von einem Augenblick auf den anderen entstanden, nicht genau greifbar, doch spürbar deutlich vorhanden in einem bestimmten Tonfall, einer bestimmten erregten Stimme, einer einzigen Bemerkung, beinahe belanglos und sehr als nebensächlich hingesagt. Genau das war es, vor dem er sich erschreckt zurückgezogen hatte. Er malte sich das aus in Gedanken vor ihr, jedes Mal hatten sie wieder Ähnliches bei den älteren Bekannten gesehen und er fürchtete sich davor. Was war das? Was verwandelte Frauen so sehr, was, dass sie so werden ließ, auf einmal älter geworden, wie er es um sich herum begriff, sah sehr deutlich. Dieses Unberechenbare, etwas Gewalttätige, dieser Hass, der auf einmal in einem Augenblick da war, wohl dosiert, klebrig an ihnen klebend. Rolf-Dieter Brinkmann las aus seinem Roman »Keiner weiß mehr«. Sie hörten die Wiederholung einer Erstlesung vom 21. November 1967. Der Roman ist dann später bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Nach der Lesung an jenem 21.11.67 führte der damalige Literaturredakteur Wolfgang Pehnt ein Gespräch mit Rolf-Dieter Brinkmann. Ja, Herr Brinkmann, das war also eine Passage, oder richtiger gesagt, es waren Passagen aus einem Buch, an dem Sie eben schreiben. Wie wird es heißen? Das haben Sie noch nicht gesagt. Der Titel steht noch nicht fest. Das Buch ist nicht nach einer durchgehenden Handlung geschrieben worden, sondern nach einem Thema, das könnte man ungefähr beschreiben als die Schwierigkeiten zwischenmenschlicher Beziehungen. Sie haben bisher zwei Bände mit kurzen Erzählungen gemacht, Herr Brinkmann. Ich könnte mir vorstellen, dass bei dieser Art zu schreiben, also Verzicht auf Handlungsstränge, Verzicht auf Charakterschilderung im üblichen Sinne, dass sich da Schwierigkeiten herstellen, nun zur großen Form zu kommen. Ist das so? Ja, das glaube ich eigentlich nicht. Und zwar deswegen nicht, weil man wohl, wenn man einmal den Blick auf das Material hat, dann sieht man plötzlich so viel, was man in einen größeren Zusammenhang einbauen kann, ohne dass es nun unmittelbar zu einer Figur oder zu einem Handlungsablauf gehört, sondern einfach vom Material her gesehen sich dazu Aufschlüsse zu dem Thema. Zum Beispiel dann eben die Beziehung der Leute, des Mannes und der Frau, die sich herstellt oft über Sachen, die sie kaufen. Und nun gibt es da ja einen ganzen Katalog von Sachen, und von Bedeutungen der Sachen, die nicht von diesen Leuten selbst gemacht worden sind, sondern ihnen aufgedrängt worden sind. Was mir aufgefallen ist, ist, dass die Reflexion eine sehr viel größere Rolle jetzt in diesem neuen Text spielt, als sie das in ihren früheren Erzählungen getan hat. Das ist also eine Reflexion hier in unserem Fall, vorwiegend aus der Perspektive dieser Ehrfigur, die keinen Namen hat. Es ist Reflexion aus der Perspektive des Freundes, das geht ineinander über. Merkwürdigerweise nicht aus der Perspektive der Frau. Ist das in dem ganzen Buch so? Oder? Ja, die Frau ist ein passives Moment in dem ganzen Buch. Mir scheint dieses Prinzip, dass die Frau eben keine eigenständige Bewegung in diesem Buch hat, einfach wahrer. Also wahrer als Ehrlichkeit des Autors, der von seinem Erfahrungshorizont her schreibt. Ja. Würden Sie eine Gefahr darin sehen, das ging also im zweiten Teil dieses Textes ein bisschen so, dass die Reflexion, die ja nun sehr stark und sehr prononciert vorgetragen wird, also etwa im Zorn auf diese älteren Frauen, liegt da nun eine Gefahr drin, dass das unter Umständen als Kommentar des Autors genommen werden könnte und nicht an der Situation oder an dieser tragenden Ehrfigur dieses Textes festgemacht ist? Ja, nun ist das ein Prinzip des Buches, dass sich bestimmte Passagen immer wieder von den einzelnen Figuren loslösen und Selbstständigkeit gewinnen. Das Prinzip ist folgendes, dass einfach hier versucht wird, Empfindungen zu beschreiben, die eben nicht so sehr jetzt objektiven Charakter haben, sondern sehr stark subjektiven Charakter haben. Subjektiv gesehen vom Autor her oder von, subjektiv gesehen von der Ehrfigur des Textes von der, her? Von der Ehrfigur des Textes her. Ich würde also nicht sagen, dass es unbedingt aufzufassen ist als Kommentar des Autors. Im Verlauf des Romans Ganzen bewegt sich der Text immer wieder von der R-Figur fort und zeigt ihn dann sehr objektiv mit seinen Empfindungen, mit seinen Ansichten, mit seinen Vorurteilen gegenüber bestimmten Umweltverhältnissen. Die aber jedenfalls so deutlich vorgetragen werden, dass also gelegentlich die ästhetischen Sicherungen, wenn man das so nennen kann, durchgehauen werden. Aber das ist vielleicht eine Sache, die Sie vorhaben, die Sie wollen. Ich glaube, dass ein Roman in manchen Passagen sehr grob geschrieben sein muss, um einfach auch sich zu sträuben gegen eine schnelle, voreilige Aufnahme des Themas und des Dargestellten. Es muss in dem Leser selbst Widerstand hervorrufen. Also das Material sozusagen gegen den Strich gebürstet. Ja, ja. Es gibt eine Vokabel, Herr Brinkmann, die ein paar Mal im Text vorkommt und die Sie auch in der Unterhaltung gelegentlich verwenden. Einsehbar machen. Nicht einsehbar sein, einsehbar machen. Gibt es hier bestimmte Dinge, bestimmte gesellschaftliche Konstellationen? Ich komme darauf, weil Sie diese Vorstellung vom hässlichen Deutschen, die spielt da einmal hinein. Gibt es hier bestimmte gesellschaftliche Zusammenhänge, die Sie für die Situation der Figuren dieses Buches, also für diese Distanz, diesen Abstand, den Sie zwischeneinander haben, verantwortlich machen? Ich kann das nur allgemein sagen. Und zwar hängt das ab von der Verhärtung des gesellschaftlichen Zustandes hier in Westdeutschland. Ich glaube, dass das Erstarren der Leute in Sachzusammenhängen und in der Bedeutung, in der Fremdbedeutung von Sachen, die nicht von ihnen selbst geschaffen worden sind, dass das eine allgemeine Lähmung hervorruft und eine allgemeine Neurosenanfälligkeit. Ja, aber ist das ein deutsches Phänomen? Gehört das nicht vielmehr zu einer Gesellschaft, die eben auf Produktion von Waren und auf Verkauf von Waren eingerichtet ist und davon lebt? Nun ist es nicht ganz zufällig, dass die Figur des Freundes, dieser Rainer, aus England kommt und dort die ganze Popkultur kennt und mitgemacht hat. Und nun hier sich nur sehr schwer wieder zurechtfindet. Es wird einmal gesagt, dass hier die Verhältnisse ähnlich seien, nur hat sich eben keine jugendliche Front gebildet gegen die Front der Erwachsenen. Alles ist hier, vermengt sich hier noch. Alles wird gesteuert zum Teil von älteren Leuten. Die Jugendlichen haben sich eben nicht hier befreit. Das ist ein durchgehendes Thema in dem Buch. Würden Sie das für realisierbar in Ihrem Text selbst halten? Mit anderen Worten, ist das ein Pop-Buch, was Sie geschrieben haben? Ja, sehr viele Pop-Elemente sind darin wohl enthalten. Und zwar in der Zitierung von Werbematerialien, von populären Werbegags, in der Zitierung von Sätzen aus anderen Büchern, angefangen von Jack Kerouac über Burroughs nach Arno Schmidt und Alfred Adler und Samuel Beckett. Die tauchen immer wieder auf, werden nicht direkt gekennzeichnet als Zitate, sind aber aus dem Textzusammenhang dann eben sehr deutlich wohl zu sehen als Zitate. Sie enthalten dann immer keine spezifische Stellungnahme, sondern sind tatsächlich hineingepoppt. Mir kam ein Gedanke, als ich Ihren Text gehört habe und als ich mich an Ihre früheren Erzählungen erinnert habe, da gibt es einen Motivzug, der eigentlich durchgeht und der nun keine gesellschaftliche Spitze hat, sondern, ja, wenn man das also mit einem großen Wort sagen will, eher ein existenzielles Thema ist. Das ist ein Zorn gegen Vergänglichkeit, ein Ekel vor Verwesung, vor zu viel Fleisch, vor dem nicht mehr etwas umtauschen können, nicht wahr? Das ist ja der Titel dieser Passage, die Sie hier gelesen haben. Eines ist daran richtig, und zwar diese Stellungnahme gegen das zu viel. Andererseits ist es aber auch nicht so, dass das nun sehr kritisch gesehen wird, sondern es werden einfach tatsächlich Abfallwelten dann geschrieben. Und diese Abfallwelten beziehen sich dann auch eben auf menschliche Details. Ich glaube, das hängt wiederum zusammen mit einer Gesellschaft, in der alles verdinglicht wird. In der Sexualität verdinglicht wird, in der gesagt wird, Sexualität sei nichts anderes als Sexualität. Aber ich meine Dinge wie Tod oder wie Altern und Altern, das ist ja gerade ein Vorgang, den Sie sehr ausführlich anhand dieser älteren Frauen beschrieben haben. Das ist ja kein Phänomen einer auf Warenproduktion gestellten Gesellschaft. Ja, nur kommt es immer darauf an, wie sich dieses Altwerden zeigt für die anderen. Und es zeigt sich hier eben sehr unangenehm, weil einfach eine Innendimension fehlt. Einerseits wird, wenn man 40-Jährige beobachtet, dann haben sie immer einen Hang, sich anzupassen. Und zwar an eine jugendliche Welt. All das kommt nur eben aus einem falsch gestörten Bewusstsein. Nämlich aus einem Bewusstsein, dass sie nichts mehr wert sind. Und das ist wiederum doch wohl tatsächlich gesellschaftlich bedingt dann. Rolf-Dieter Brinkmann im Gespräch mit Wolfgang Pehn, eine Aufnahme vom November 1967. Das war der Abschluss unserer Reihe In Memoriam Rolf-Dieter Brinkmann in der Lesezeit. So viel für heute in der Lesezeit. Redakteur am Mikrofon war Hajo Steinert.